Esne, Mittwoch der 6. Ankunft in Esne gegen 9 Uhr morgens. Während wir aßen, kam eine Tänzerin, mager, mit kurzen Schläfen, die Augen mit Antimon geschminkt, über dem Kopf einen Schleier, den sie mit den Ellbogen festhielt, um mit Joseph zu plaudern. Ihr folgte ein zutraulicher Hammel, dessen Wolle stellenweise mit gelber Henna gefärbt war. Um seinen Nüstern war als Maulkorb ein schwarzes Samtband gebunden. Die Füße waren wie die von einem künstlichen Hammel. Er war sehr flockig und wich seiner Herrin nicht von der Seite. Bembe geht uns mit ihrem Hammel voran. Sie stößt ein Tor auf und wir betreten ein Haus mit einem kleinen Hof, gegenüber dem Tor eine Treppe. Auf der Treppe uns gegenüber, umgeben von Licht, steht eine Frau, deren Konturen sich vor dem blauen Hintergrund des Himmels abheben in rosa Hosen. Über dem Körper trägt sie nur einen dunkelvioletten Gaseschleier. Sie war soeben dem Bad entstiegen, ihre feste Brust duftete frisch, etwa wie ein Duft von süßlichem Terpentin. Als erstes rieb sie unsere Hände mit Rosenwasser ein. Kuchiuk Hanem ist ein großes, prächtiges Geschöpf, hellhäutiger als eine Araberin. Sie stammt aus Damaskus. Ihre Haut, besonders am Körper, ist leicht kaffeebraun. Wenn sie sich seitlich setzt, zeigen sich an ihren Hüften bronzene Polster. Ihre Augen sind schwarz und übergroß, ihre Brauen schwarz, ihre Nasenflügel weit und gekerbt. Breite, feste Schultern, üppige Brüste, Adamsapfel. Sie trug einen breiten Tarbusch, dessen Spitze mit einer gewölbten goldenen Scheibe geschmückt war, in deren Mitte sich ein kleiner grüner Stein, eine Smaragdimitation, befand. Das große Blau ihres Tarbuschs entfaltete sich fächerförmig, stieg herab und streichelte ihre Schultern. Vor dem Tarbusch steckte ein kleiner Zweig künstlicher weißer Blumen auf ihrem Haar, der von einem Ohr zum anderen lief. Ihre Haare schwarz, sich kräuselnd, widerspenstig gegen die Bürste, durch einen Scheitel auf der Stirn in Bänder geteilt. Zöpfchen, die auf dem Nacken zusammengesteckt werden. Sie hat rechts oben einen Schneidezahn, der schadhaft zu werden beginnt. Als Armband zwei kleine, zusammengebogene, ineinander verschlungene Goldstäbchen. Dreifache Halskette aus dicken, hohlen Goldkörnern. Ohrringe, leicht ausgebauchte Goldscheiben mit kleinen Goldkörnern am Rand. Auf ihrem rechten Arm ist eine Linie blauer Schriftzüge eintätowiert. Kuchiuk tanzt uns den Bienentanz vor. Um die Tür zu verschließen, werden zuvor Fergali und ein anderer Matrose hinausgeschickt. Bisher waren sie Zeugen der Tänze und als solche stellten sie den grotesken Hintergrund des Gemäldes dar. Über die Augen des Kindes hat man einen kleinen schwarzen Schleier gelegt und über die Augen des alten Musikanten hat man einen Wulst seines blauen Turbans geschlagen. Kuchiuk hat sich beim Tanzen entkleidet. Einmal entblößt, behält man lediglich ein Tuch, mit dem man so tut, als wolle man sich dahinter verstecken, um es schließlich wegzuwerfen. Darin also besteht der Bienentanz. Schließlich, nach dem berühmten Sprungschritt, wo ein Bein am anderen vorbeigeführt wird, kehrte sie atemlos zu ihrem Divan zurück, auf dessen Ecke sie niedersank. Ihr Körper bewegte sich weiterhin im Takt. Man warf ihr die große, weiß-rosa gestreifte Hose zu, in der sie bis zum Hals verschwand. Die zwei Musikanten wurden entschleiert. Wie sie da hockte, prachtvolle und ganz plastische Zeichnung ihrer Kniescheiben. Es passte ihr nicht besonders, dass wir bei ihr übernachten wollten, aus Angst vor Dieben, die immer dann kommen, wenn sie wissen, dass Fremde da sind. Wächter oder Zuhälter, bei denen sie nicht mit Schlägen sparte, schliefen unten im Nebenzimmer mit Joseph und der Negerin, einer abessinischen Sklavin, die an jedem Arm eine runde Narbe wie eine Verbrennung von einer Pestbeule hatte. Wir gingen schlafen. Sie wollte für sich den Rand des Bettes. Lampe, der Docht ruhte in einem ovalen Näpfchen mit Schnabel. Nach einer außerordentlich stürmischen Fickerei schläft sie ein. Ihre Hand ist in meiner verschlungen. Sie schnarcht. Das schwache Licht der Lampe drang bis zu uns herüber und zeichnete auf ihre schöne Stirn so etwas wie ein Dreieck aus fahlem Metall. Der Rest des Gesichts im Dunkeln. Ihr kleiner Hund schlief auf meiner Seitenjoppe auf dem Divan. Da sie über Husten klagte, hatte ich meinen Gehpelz über ihre Decke gelegt. Ich hörte Joseph und die Wächter mit leiser Stimme plaudern. Dort lieferte ich meine Sinne den heftigsten Empfindungen voll tiefer Erinnerungen aus. Ich spürte ihren Bauch auf meinen Hoden, ihr Möschen wärmer als ihr Bauch, wärmte mich wie ein heißes Eisen. Ein andermal bin ich mit dem Finger in ihrer Kette eingeschlummert, so als wollte ich sie zurückhalten, wenn sie erwachte. Ich musste an Judith und Holofernes denken, wie sie beieinander lagen. Um 3:15 erwachen voller Zärtlichkeit. Wir haben uns vieles mitgeteilt, indem wir uns drückten. Noch im Schlaf drückte sie mich mechanisch mit ihren Händen und Schenkeln, so wie bei unwillkürlichen Schauern. Ich rauche eine Shisha, sie steht auf, um mit Joseph zu plaudern, kommt mit einem Tiegel brennender Kohle zurück, wärmt sich auf und legt sich wieder hin. Basta. Welch süße Nahrung erhielte der Stolz, könnte man beim Abschied sicher sein, dass man ein Andenken hinterlässt. Dass sie an einen mehr denkt als an andere. Dass man in ihrem Herzen bliebe. Am Morgen haben wir uns ganz ruhig Lebewohl gesagt. Was suchen Sie nur alle im Orient? Diese eine Dame und sonstigen Herren, Reisende, Träumer, Pilger, Kolonisatoren, Schriftsteller und Maler. Etwa Sie, Lord Byron. Hier habe ich Franzosen, Italiener, Deutsche, Dänen, Griechen, Türken, Amerikaner etc. etc. gesehen und mich mit ihnen unterhalten. Und ich kann nun die Länder und die Lebensweise anderer Leute beurteilen, ohne mein eigenes Land aus den Augen zu verlieren. Wo ich die Überlegenheit Englands sehe, über die wir uns übrigens in vielen Dingen sehr täuschen, bin ich befriedigt und wo ich es unterlegen finde, wenigstens klüger geworden. Ich hätte aber ein Jahrhundert geräuchert in euren Städten, eingenebelt auf eurem Land zubringen können, ohne mich dessen vergewissert und ohne daheim nützlichere oder amüsantere Kenntnisse erworben zu haben.